Toten. Lass dein Wort, es geht mir nicht. Lange habe ich gewartet abseits allen weißen Licht. Warte, warte, nur ein Weilchen. Ich belächle deine Schmach. Mühsam hast du dich erhoben, doch mir folgt dir.